Aber er ist wieder da. Wakita liest da in seiner Zeitung rum. Lies die Zeitung rum, ja, ist okay. Tut mir leid. Oh nein. Hallo und herzlich willkommen zum 112. Themenpodcast des Colin Casts und damit auch gleichzeitig zum ersten Podcast im Jahr 2018. Ich wünsche euch an dieser Stelle noch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid als Hörer gut in das Jahr gestartet und habt natürlich die beste Entscheidung getroffen, heute gleich wieder hier beim Colin Cast einzuschalten. Mit dabei ist heute auch Olli. Hallo Olli. Hallo, heute ruft keiner die Feuerwehr, aber wir hören einen weiteren tollen Cast, den ersten in diesem Jahr. Ich wünsche viel Spaß. Ja, mit dabei ist auch Johannes. Hallo Johannes. Hallo und auch von mir frohes Neues. Und ich begrüße Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Gut, und dann starten wir auch direkt durch mit dem Band 92. Wir haben ihn ja vor uns liegen. Er enthält wieder 11 Kapitel und am Ende noch ein kleines feines Extra. Schauen wir uns zunächst einmal das Cover an, wie gewohnt. Ist ja recht unspektakulär. Conan ist vorne in Badekleidung zu sehen. Nicht schwer zu erkennen. Und im Hintergrund haben wir einen schönen Strand. Erkennt das vielleicht jemand wieder? Ist das Sylt oder nicht so ganz? Ich weiß, da sind Palmen zu sehen. Also vielleicht sieht eher aus wie die Karibik. Hawaii, ne? Ja, das hat wahrscheinlich also Steffen Hautog im Urlaub aufgenommen und dann hier eingefügt. Das kann tatsächlich gut sein. Ja, im japanischen Hintergrund sehen wir zwei Liegen, einen Sonnenschirm und Wasser. Im Deutschen, also es unterscheidet sich im Grunde genommen kaum. Einfach Strand im Hintergrund, was ja auch sehr passend ist für die Bekleidung von Conan und auch für den Fall, an den er natürlich angelehnt ist. Genau, die Farbe ist hier diesmal hellblau. Im Japanischen ist es ein bisschen türkis, also relativ ähnlich. Genau, auf der Seite, genau, auf der Vorderseite noch Gosho Aoyama, Egmont Manga. Auf der Seite dann geht unsere Geschichte mit Conan weiter. Er fällt, richtet stolpert. Sich auf. Ich weiß gar nicht, was die letzten Bände passiert ist. Ich muss die Geschichte mal zusammenhängend verfolgen. Ich würde sagen, jetzt richtet er sich gerade auf, oder? Er ist doch irgendwie vorher runter auf den Kopf gefallen und jetzt richtet er sich auf, ja. Okay. Würde ich auch so sehen. Schauen wir mal die nächsten Bände. Wir müssen das mal aneinandergereiht verfolgen. Und einen speziellen Podcast dazu machen. Nein, das machen wir nicht. Genau, auf der Rückseite haben wir den Verweis auf Mystery. Eine ungewöhnliche Person im Schlüsselloch, die wir noch nicht kennen dürfen, die uns aber im Laufe des Bandes begegnet, wie das ja meistens der Fall ist. Und ein auch klein, aber fein Hinweistext oder Buchrückentext. Das, was sich eigentlich nur so auf einen einzigen Fall konzentriert, auf den vermeintlich wichtigsten Fall. Das werden wir dann im Laufe des Bandes noch erörtern. Genau, der Hinweis auf egmontmanga.de, 6,50 €, 6,70 €. Und dann schlagen wir den Band auch schon auf, wo uns wie immer Aoyama begrüßt. Beziehungsweise grüßen kann er nicht mehr, er ist ja schon tot. Hier steht auch extra noch der Hinweis, gekillt. Daneben eine nette Übersetzungsgeste, danke dafür. Und dann wieder ein kleiner Text von unserem geliebten Aoyama. Ja, diesmal hat's wenig mit Conan zu tun, sondern er erzählt einfach mal über einen anderen Anime, den er mag. Also ich kenne ihn nicht. Ja, auf der nächsten Seite haben wir dann wie gewohnt die üblichen Hinweise auf die Übersetzer, Josef Schanel, Matthias Wissnet. Möchte das nicht jemand anders vortragen? Ich mache das jedes Mal und ich kann die Namen nicht aussprechen. Ich versuch's aber gerne nochmal. Steffen Hautog ist der verantwortliche Redakteur. Die Gestaltung übernimmt Claudia V. Philhauer. Und wer macht die Koordination, Olli? Ja, das ist auf jeden Fall Theresa und dann Frau Lindenstrut oder Struth. Das wird noch geklärt. Es befindet sich in Klärung. Das Rätsel von Frau Philhauer haben wir im 100. Podcast lösen können. Gerne da nochmal reinhören. Genau, unser Spezialcast zur Nummer 100. Unten dann der Hinweis noch zu dem Egmont-Shop, den es ja auch gibt, und zur Egmont Foundation, das zertifizierte Papier ist ja, glaube ich, schon im letzten Band rausgeflogen. Oder war es der Sonderband? Auf jeden Fall gibt es den Hinweis nicht mehr. Genau. Aber ist das mit dem Egmont-Shop, ist das neu oder ist das einfach nur, ist mir das vorher nicht aufgefallen? Ich finde das irgendwie größer, jetzt sticht mir ins Auge dieses Egmont-Shop. Also dieser Egmont-Shop, diese Button oder weiß nicht, wie man das nennt, das ist, war auf jeden Fall in Band 91 noch nicht zu sehen. Das ist jetzt quasi neu dazugekommen. Ja, auf dem alternativen Cover haben wir wieder Shinichi und Conan, die wunderbaren Tee trinken, warum auch immer. Im Japanischen verstehe ich das nicht gerade nicht ganz so. Da hat Shinichi einen Mundschutz. Woran soll... Das ist eine Augenklappe. Eine Augenklappe. Okay, dann hat sich das auch geklärt. Und die zieht er vom Auge, die abgewandt ist, runter. Und das schockiert Conan. Ah, schon. Okay. Eine Anspielung auf einen späteren Fall. Genau, jetzt habe ich es auch verstanden. Das ist nicht der Mundschutz von Okia, sondern die Augenklappe von irgendjemandem, jemand anderem begegnen. Ja, genau. Ja. Dann haben wir auf der nächsten Seite das, was bisher geschah und das Inhaltsverzeichnis, was ich diesmal sehr interessant finde. Denn wir haben hier eine Abkürzung bei Fall 2. Hier steht unerwartete Begegnung, Punkt, Punkt, Punkt. Da war wohl kein Platz mehr. Der Fall heißt eigentlich unerwartete Begegnung bei leichtem Wellengang. Ich weiß nicht, warum man da das mit Punkt, Punkt, Punkt gekürzt hat. Das finde ich ein bisschen unverständlich. Platz ist ja noch ein bisschen da. Aber gut, vielleicht wollte man noch nicht spoilern, dass tatsächlich leichter Wellengang herrscht. Nee, das haben sie bei 86 ja auch schon gemacht. Vermutlich einfach wegen Platz. Wahrscheinlich, wenn die das damit reingenommen hätten, dann hätten sie die Schrift vielleicht kleiner machen müssen, damit es nur in eine Zeile passt. Oder einfach eine Zeile mehr dazu packen. Ja, das ist ja auch eine Option. Mal so nebenbei angemerkt. Das sieht dann aber doof aus, wenn nur ein Fall zwei Zeilen hat. Dann sollen die anderen Titel überlegen. Rufen Sie mal bei Aoyama an und sagen, hier, Freundchen, so geht das nicht, wir brauchen kürzere Titel der Kapitel. Dann sind wir auch damit durch mit der Vorbesprechung hier und steigen ein in den Inhalt des Bandes. Und den ersten Fall, beziehungsweise das erste Kapitel, ist eigentlich die Auflösung des Falls, der im vorigen Band begonnen hat. Und der nächste Fall schließt gleich daran an und diese Zusammenwurf wird uns jetzt Lasse kurz vorstellen. Wir lösen den Fall im Kaufhaus mit Masumi Sera, ein relativer Standardfall. Am Ende beklagt Sonoko nochmal, dass sie so selten als Detektivin auftritt, was ja tatsächlich schon seit Band 98 nicht mehr passiert, 78 nicht mehr passiert ist. Damals mit Kaito Kid, falls wir uns erinnern, mit der Blush Mermaid und der Schildkröte. Lustigerweise ist mir es auch erst jetzt, wo Gosho das nochmal angesprochen hat, aufgefallen, dass er das gar nicht mehr so oft macht. Ja. Conan denkt währenddessen über etwas ganz, ganz anderes nach, nämlich über die Verbindung von Masumi Sera zu England, nämlich, dass sie Fußball statt Soccer sagt, was natürlich in der deutschen Übersetzung komplett untergeht, weil es einfach immer Fußball ist, während die im Japanischen ein Wort für Soccer und ein Wort für Football haben, weil das ja sowieso nur übernahm, weil die englischen Begriffe halt als Lehnworte übernommen werden ins Japanische und es deswegen diese Unterscheidung da auch geben kann. Und der Fall mit der roten Frau wird nochmal angesprochen. Lange Rede, kurzer Sinn. Conan stellt fest, Masumi war nicht in den USA, sondern sie war in England in den letzten 3 Jahren. Und als er in England denkt, kommen ihm die ganzen Erinnerungen zurück, die wir in Band 91 nochmal gesehen haben. Und es geht in einen Flashback-Fall mal wieder. Wir begeben uns an einen Strand vor 10 Jahren, wo wir auf den jungen Shuichi Akai treffen, der zum ersten Mal seine kleine Schwester Masumi trifft, die 6-Jährige. Mit dabei ist auch ihr Bruder Shukichi, Sera damals noch, der gerade 18 ist und in der Oberschule steckt, und ihre Mutter Mary. Und damit ist das Geheimnis der Familie Akai, das Mysterium des mittleren Bruders, die Identität der kleinen Schwester außerhalb des Territoriums, so ziemlich aufgelöst in quasi nur einem Flashback. Wirklich die ersten 7 Seiten fokussieren sich nur darauf. Und es geht eben um den Konflikt, vor allem vorrangig zwischen Shuichi und Mary, die eben sich darüber streiten, was zu tun ist mit dem Vater der Familie, nämlich Tsutomu Akai, der vor 17 Jahren von heute, also in dem Flashback vor 7 Jahren, verschwunden ist und gesagt hat, seine Familie soll sich verstecken und ihn einfach als tot erachten. Shuichi ist deswegen eben in die USA ausgewandert, um dort beim FBI anzufangen und den Fall aufzuklären, was Mary nicht möchte. Gleichzeitig hat Masumi ganz andere Sorgen. Ihr großer Bruder ist nämlich irgendwie ein bisschen unfreundlich und sie würde ihn gern lachen sehen. Doch ihn zum Lachen zu bringen, will ihr nicht so ganz gelingen. Dafür kriegt sie nur Mecker von ihrer Mutter, die dann wiederum von Yukiko Kudo bemerkt wird, die sie eben darauf anspricht, dass sie so einen kleinen Sprachtick hat und ursprünglich aus England kommt, was Shuichi wiederum in seinem Argument bestärkt, dass Japan eh nicht sicher ist, weil man es ja schon in einer Sprache erkennt, wo sie überhaupt herkommen und er deswegen sowieso zum FBI muss, um die Familie zu beschützen, um das alles aufzuklären, bevor sie herausfinden, wer er ist. Doch dann kommt der kleine Shinichi an und sagt, er weiß ganz genau, wer Shuichi ist und legt eine kleine Fehlschlussfolgerung hin, die aber sehr, sehr lustig ist. Und er stellt sich mal wieder als Sherlock Holmes Schüler vor, was wir ja auch schon mal gehört haben, nämlich in London. Lustigerweise nur in zwei sehr relevanten Fällen macht er das, sonst hat er das in keinem anderen Flashback jemals getan. Aber gut. Dann kommt noch Ran hinzu. Und bevor wir es versehen und wir denken, huch, das war ja eigentlich ein ganz nettes Kapitel, da ist jetzt scheinbar doch kein Fall dabei, passiert mir natürlich doch ein Fall, denn ein Auto rast über eine Klippe, der Beifahrer ist verschwunden und die beiden Fahrer waren Diebe und jetzt muss eben am Strand aufgeklärt werden, wer insgesamt jetzt der Täter ist, während wir nebenbei eben die Familie Akaida irgendwie rumlümmeln haben, die Sachen tun oder auch nicht. Und das Wichtigste ist eigentlich an diesem Fall, dass diese ganze Konstellation mal wirklich direkt enthüllt und präsentiert wird. Und gleichzeitig wird aber eben noch die Komponente des Vaters mit hinzugezogen. Der war ja, wurde ja schon mal erwähnt, in Band 89-90, falls wir uns erinnern, mit den ausgeschnittenen Buchstaben, wo Akaya seinen Vater erwähnt. Dieser Fall ist jetzt quasi so das, was wir seit eigentlich Band 83 aufgebaut haben, beziehungsweise davor noch mit 82 und eigentlich im Prinzip seit 81 mit dem mittleren Bruder und der kleinen Schwester. Und das ist jetzt das große Finale, beziehungsweise der große Reveal davon, auch für Conan, der jetzt endlich viele Dinge versteht. Was er damit macht, wissen wir noch nicht. Und warum Masumi ihn wirklich ein Zauberer nennt, wissen wir auch noch nicht. Was wir dafür aber wissen, ist dieser Fall. Und der ist ziemlich gut, aber irgendwie mit der ganzen Familie Akai ein bisschen überladen. Wie seht ihr das? Ja, ich finde das auch. Also es tauchen meiner Meinung nach ein bisschen zu viele Charaktere auf und ist ein bisschen zu, fingiert, kann man dazu sagen. Also es wirkt nicht so zufällig, wie es irgendwie scheint. An sich ist der Fall aber ganz nett gemacht. Also der eigentliche Fall ist natürlich so, naja, aber an sich ist es schon ein grundsolider Fall. Sogar drüber hinaus würde ich sagen, also ich denke mit 4 von 5, keine Ahnung, Strandhüten ist man hier gut bedient. Würde ich auf jeden Fall so einordnen. Ja, also ich bin auf jeden Fall deiner Meinung. Ich überlege gerade noch, ob ich nicht vielleicht noch eine Stufe höher gehe, weil das ja im Prinzip so der ultimative Flashback ist quasi. Also wir kriegen ja jetzt im Prinzip diese Begegnung zu sehen und im Prinzip alles nochmal bestätigt, was wir eigentlich schon wissen oder auch nicht wussten, keine Ahnung. Und ja, ich finde es einfach toll, quasi auch so diese Familie, die Familie Akai quasi so in ihrer privaten Umgebung quasi zu sehen. Also wie mal nichts mit am Anfang mit Mord oder Fall oder so, sondern eigentlich so, wie die Familie an sich quasi so ein bisschen ist und dass sie ganz normale Probleme haben und wie das halt so ist. Mir gefällt einfach dieses Alltagsthema und ja, deswegen finde ich, weil ich mich da auch sehr drauf gefreut habe, halt auch auf diese Begegnung von damals, das jetzt alles so schön zu lesen und weil wir halt jetzt auch sehr viel quasi über die Hauptstory erfahren. Wir lernen quasi Akais Vater schon mal so ein bisschen kennen, erfahren, wie er heißt und all sowas. Und dann haben wir halt eben auch noch den Fall mit den Uhren, wo Shuichi quasi die Ermittlungen übernimmt und dann aber die Kinder alle so ein bisschen mit einbindet, weil die das alle gerne machen möchten, zumindest Masumi und Shinichi. Und ja, deswegen hat mir das Ganze eigentlich richtig gut gefallen. Ich fand es sehr unterhaltsam, das zu lesen. Der Fall war jetzt auch nicht so kompliziert, dass man da irgendwie nicht mitkommen könnte, sondern war alles sehr nachvollziehbar. Und ja, von daher würde ich mich einfach noch eine Stufe höher setzen und würde hier 5 von 5 Pommes geben. Geil, Pommes, Hunger. Ich finde es aber leider, muss nochmal sagen, ich finde es schade, dass, also eigentlich das große Ding war ja, sollte ja eigentlich sein, diese Aufklärung, wie sich Shinichi und Ran mal irgendwann Masumi getroffen haben. Was es jetzt geworden ist, ist, dass sie nicht nur Masumi getroffen haben, sondern auch wirklich Shuichi und Shukichi aktiv wirklich getroffen haben und eigentlich auch mehr mit denen gemacht haben als mit Masumi. Weil eigentlich wurde das bisher so aufgebaut, dass die beide Shinichi und Ran sich Stimmt, mal erinnert stimmt. haben, Moment, mit Wellen war irgendwas mit Masumi und habe ich sie vielleicht nicht schon mal gesehen? Und im Fall ist die Begegnung von Masumi und Shinichi und Ran eigentlich völlig egal. Das Wichtige ist die Begegnung zwischen Shinichi und Shuichi fast mehr. Weil die bekommen die großen Momente zusammen. Am Ende auch nochmal diesen Dr. Watson-Moment und so. Und das fand ich, also ich finde es für Masumis Charakter ein bisschen schade. Und ich musste man wirklich Shinichi und Shuichi schon damals auch schon nochmal aufeinandertreffen lassen und Ran dann auch nochmal Das meinte ich auch quasi. so mit dem, das einfach ein bisschen überladen wirkt und halt sehr fingiert. Also das, weiß nicht. Also ich hätte es besser Ja. gefunden, sie treffen Masumi am Strand, die halt irgendwas macht, und dann treffen sie sie und haben diesen Zauberer-Moment, und dann muss Masumi aber zurück zu ihrer Familie, und dabei sehen sie nochmal kurz Mary, weil Ran erinnert sich ja, dass sie Mary schon mal gesehen hat in der Gegenwart. Und dann diese ganze Sache mit dem Akai-Familie, das kann ja gern immer noch passieren, aber dann halt ohne Shinichi und Ran. Und der Fall kann dann auch gerne passieren, aber halt nur mit Shuichi, weil das funktioniert ja trotzdem. Und diese ganze Sache mit Tsutomu Akai und diesem Privatgespräch, das ist ja auch schon im Flashback drin, obwohl Conan sich daran eigentlich gar nicht erinnern kann. Und also die Flashbacks sind ja sowieso nie so, dass sie nur aus der Perspektive von demjenigen erzählt sind, die sich daran erinnern können. Aber ich meine, das hätte ja trotzdem passieren können, auch wenn sich Shuichi und Ran und Shinichi nicht direkt begegnen. Naja, aber das mit dem Zauberer baute ja auf Shuichi mit auf, also. Ja gut, da hätte man sich auch was anderes überlegen können. Ich habe zum Beispiel immer, ich hatte ja vorher die Theorie, falls ihr euch erinnert, an einen Manga-Fall, der schon ein bisschen älter ist. Nämlich, wo die Detective Boys am Strand waren und Muscheln gesammelt haben. Da haben die eben keinen Erfolg gehabt und da hat Conan einen Trick gezeigt, wie man ganz einfach mit einer Schaufel und einer Hake am Strand ganz leicht Muscheln finden kann. Und da sagt Ayumi ja auch: Wow, Conan, das ist ja fast wie ein Zaubertrick. Und so hätte man das ja auch ganz easy verbinden können. Und dann hätte man das auch, weil zum Beispiel diese ganze Sache mit dem bösen Kind, falls ihr euch daran erinnert, ein Band, Ja. mit wo Masumi sich umguckt und dann auf Konnen und Ran blickt und denkt, ich bin ja halt doch ein böses Kind und so, was ja theoretisch auch hier hätte mit drin sein sollen oder müssen, oder woher kommt das sonst? Das ist, konnte ich jetzt noch nicht in Verbindung damit bringen, also. Das sagt mir jetzt gerade aktuell noch nichts. Ja, also. Du hättest dir wahrscheinlich eher einen kindgerechten Fall gewünscht, statt so einen Fall, den nur Erwachsene lösen können, weswegen quasi Shuichis Mitwirken hier unausweichlich ist, weil Conan kann das ja alleine noch, oder Shinichi kann das ja allein noch nicht lösen. Ja, dann hätte man einen anderen Fall nehmen müssen. So wie es jetzt hier aufgebaut ist, ist es schon sinnvoll, dann Shuichi mitmachen zu lassen. Weil das geht halt nicht anders, aber es ist tatsächlich dann, wenn man das so bedenkt, ungünstig, ja. Jetzt habt ihr mir das ganz schön madig geredet. Ich fand Ja, ihr nämlich Johannes, jetzt eigentlich, 5 von 5. ja, ich fand, ich muss eigentlich, also ich kann die Argumente, die ihr jetzt gebracht habt, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. So, ich hatte mir halt nur überlegt, wie hättest du es denn anders gemacht so? Und ich fand, also was ich gut finde an diesem Szenario, wie es gemacht wurde, ist ganz klar, dass man fast alle Mysterien gelöst hat oder die zumindest die wichtigsten Mysterien aufgelöst hat und dass man mit dem Vater als Bezugsperson, den man ja schon in Band, ich glaube 89 war es, wo Akai schon mal über seinen Vater gesprochen hatte, dass man da jetzt wieder so ein Mysterium aufgebaut hat, was man hier jetzt quasi ja gemacht hat. Das fand ich eigentlich ganz gut, wie sie das gelöst haben. Und ich finde es auch gut, dass es mit einem Mal passiert ist, dass es die Akai-Familie halt so aufgelöst wurde, dass es Conan wissen kann. Aber ich verstehe natürlich auch, wenn du sagst, oder wenn ihr sagt, dass man Akai hätte auftreten lassen müssen, weil es geht ja doch irgendwie schon um die Sache zwischen Sarah und Conan. Dem hätte man vielleicht mehr... Ja, eben auch nicht. Ja, hätte man vielleicht auch mehr in den Mittelpunkt rücken können. Naja, ich weiß nicht. Also ich finde es halt ja auch gut so, aber dieses eine mit dieser Fokus auf Shuichi und Shinichi oder dass sie überhaupt so einen Fokus haben. Ich meine, an sich betrachtet ist jetzt, finde ich das ja beides, ich finde das ja beides nett. Ein Aspekt, die Kinder treffen sich und Masumi entwickelt ihre Verknallchen Shinichi. Ein Aspekt, anderer Aspekt, Akai Familiendrama, Shuichi und Mary hauen sich gegenseitig in die Fresse, weil sie sich streiten. Masumi will ihren Bruder beeindrucken und so. Beides an sich nett. Dass man das so stark aber verbindet, über dieses Bindeglied Masumi hinaus, das ist das, was mich stört. Der Fall an sich ist schön und nett und so alles. Ja, aber eben dieses eine Detail hätte man wirklich anders machen können. Und ich habe ja auch gerade eben erzählt, es wäre ja auch nicht schwer gewesen, das wirklich anders zu machen. Und man hätte trotzdem eigentlich im Prinzip noch alles drin haben können. Das Einzige, was man dadurch ein bisschen verlieren würde, ist, dass Conan sich nicht direkt an Shuichi erinnert, dass der mittlere Bruder ist. Gut. Ja, gut. Aber den hätte er auch irgendwann noch da irgendwie rumlaufen sehen können, von kurzem. Er muss ja nicht gleich mit ihm einen Fall lösen. Ja. Aber ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Ja, das ist ja nicht schlimm. Ich hätte jetzt gesagt, um das ein bisschen, also wo wir uns, glaube ich, einig sind, ist, dass diese, also das ist ja immer so in den Main-Stories, wenn die vorangebracht wird mit so einem Fall, dass dann natürlich der Mordfall oder was auch immer, das Verbrechen, was dann noch nebenher geschieht, dass das Nebensache ist. Also da können wir uns, denke ich, drauf einigen, weil das war jetzt nichts, ich weiß nicht, Weltbewegendes oder super Interessantes. Das hat man mehr so überflogen und wollte dann eigentlich wissen, naja, wie agieren die Charaktere untereinander. Und ja, deswegen, also ich würde auch sagen, also das ist, also ich finde es nicht super schlecht gelöst, ich finde es nicht, und ich finde es gut gelöst, ja, also vielleicht, ja, eigentlich auch sehr gut, also ich, man hätte es sicherlich anders machen können, klar, aber so wie es gemacht wurde, fand ich jetzt nicht in dem Maße schlimm, dass ich sagen würde, nee, das stört jetzt eine super Bewertung von 5 von 5, weiß nicht. Pommes. Yay, Pommes. Pommes. Würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit dem nächsten Fall, wo uns wieder ein neuer Charakter begegnet. Genau, den Fall werde ich euch jetzt vorstellen und wir beginnen wieder in der Wir beginnen in der Detektei Mori, wo Kokoro gerade angespannt ein Pferderennen verfolgt. Keine Fernsehsendung von Yoko Okino diesmal, sondern ein Pferderennen. Und ja, er denkt dann, er hat verloren, aber wieder erwarten hat er dann plötzlich doch gewonnen, weil auf seinem Wettschein ein anderer Name, ein anderer Pferdename aufgedruckt ist. Und wie sich dann herausstellt, hat er auf dem Nachhauseweg jemanden angerempelt, sein Portemonnaie verloren. Es ist dann so gekommen, dass er einen anderen Wettschein in seiner Tasche hatte, als er eigentlich dachte und hat damit 1 Million Yen gewonnen. Durch einen glücklichen oder unglücklichen Zufall, je nachdem. Genau, dann sagt er sich, ja, 1 Million Yen brauche ich nicht anlegen, sondern das hauen wir gleich auf den Kopf. Und die Gruppe, also die drei, gehen dann zum Sushi-Laden, Iroha Sushi, und da treffen sie dann auch auf einen neuen Koch, Kaninori Wakita, der auch eine Augenklappe trägt. Deswegen auch das japanische alternative Cover mit nicht dem Mundschutz, sondern der Augenklappe. Genau, der macht halt gleich auf sich aufmerksam mit ein paar Bemerkungen, die er so fallen lässt, als so detektivische Anspielungen. Genau, die drei bestellen dann dort was. Und im Laufe des Falls sind dann auch noch weitere Gäste dort. Drei an der Zahl, die halt auch verschiedene Sachen bestellen. Genau, und am Ende kommt dann noch eine weitere Person in den Laden hinein, völlig aufgebracht. Eine Dame, die per GPS ihre Handtasche geortet hat, die sich auf der Toilette des Sushi-Ladens befindet. Und dort hatte sie eigentlich einen Wettschein auf ein Pferd drin, der allerdings nicht mehr in dieser Handtasche enthalten ist. Und allgemein fragt sich, wie diese Handtasche plötzlich in die Toilette gekommen ist, oder auf die Toilette. Ja, wer die sozusagen geklaut hat, wer ihr die entwendet hat. Das ist in der Bahn geschehen, wo sie den Täter noch kurz am Ärmel gepackt hat. Und sie hatte ein Pflaster am Ärmel, wo schon ein bisschen Blut durchgesuppt ist, um es mal nett auszudrücken. ja, und der Täter müsste nun eigentlich etwas am Ärmel haben. Aber alle drei, die in diesem Sushi-Laden essen, zeigen ihre Ärmel vor. Und man sieht, aha, da ist nichts. Jetzt ist die Frage, wieso ist da kein Blut? Hat das jemand mit weißer Farbe übergemalt? Und alle drei Verdächtigen bestellen noch unterschiedliche Sachen im Sushi-Laden. Der eine bestellt dies, der andere das. Ist mir alles nicht so bekannt, was sie bestellen, aber das sei auch noch am Rande erwähnt, falls da jemand so Japan-affin ist und sie die ganzen Speisen alle kennt. Genau, dann geht's in diesem Fall darum, wer diese, die Handtasche geklaut hat, wie die da hingekommen ist. Und ja, Kogoro muss natürlich auch verschleiern, dass er den Wettschein irgendwie hat, weil das soll natürlich nicht ans Licht kommen, denn die Dame ist wirklich aufgebracht. Und wenn rauskommt, dass Kogoro das war, landet er am Ende selber noch im Kittchen. Das soll natürlich im besten Fall nicht passieren. Ja, und auch der neue Sushi-Koch ist natürlich hier besonders im Zentrum des Interesses. Ja, muss ich auch wirklich sagen. Also dieser neue Charakter, der Sushi-Koch, oh Gott, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen. Kaninori Wakita. Ja, genau. Danke Gott. So nervös, der neue Charakter, oh mein Gott. Neu. Ja, muss ich sagen, also gefällt mir wirklich gut, muss ich eigentlich sagen, weil er auch gleich durch seine detektivische Beobachtungsgabe überzeugt und er auch gleich, als Kogoro halt reinkommt und dann gleich wusste, aha, sie haben gewonnen und dann haut er da mal eben raus, wie er quasi Kogoro schon kennengelernt hat, also wie er ihn beobachtet hat. Und anhand daran kann er schon irgendwelche Charakterzüge von ihm erkennen und auch richtig schlussfolgern, warum er dann da plötzlich, ja, das Essen bestellt, was er bestellt und so und wie die ganze Geschichte ist. Und auch während des Falles ist er quasi immer mit dabei und macht seine Beobachtungen kund und ja, also fand ich sehr schön, quasi diesen neuen Charakter halt kennenzulernen und halt auch mal, dass er halt eigentlich ein Koch ist, aber sein nebenbei so ein bisschen Beobachtungsgabe hat. Ja, und der Fall an sich, ja, fand ich jetzt, sag ich mal, interessant, weil es war halt mal kein Mordfall oder so und war halt ein Diebstahl, aber halt auch nicht so, dass der Täter weggelaufen ist und man ihn wiederfinden muss, also eigentlich schon, aber war halt eine ganz andere Konstellation quasi und ja, das fand ich eigentlich auch recht interessant und dann halt auch so Kogoro, wie er genau weiß, dass er eigentlich der Täter ist, aber er nichts sagen will. Ja. Das ist so teilweise auch so zu richtig lustigen Anspielungen und so kommt und von daher finde ich, zählt dieser Fall auch zu den besseren mit im Manga und ist auch besser als ein reiner Durchschnittsfall und deshalb vergebe ich hier eine Bewertung von 4 von 5 Wasabi. Ja, Wakitas Beobachtungsgabe ist ja nett, naja, aber Kogoro beobachtet hat er jetzt zwar nicht direkt, muss man auch dazu sagen, aber seine Schlussfolgerungen sind ja trotzdem, ja, hat er ja nicht. Nein, ich muss nur lachen, wegen beobachtet und weil er nur ein Auge hat, aber okay. Ja, Wakita ist ja jetzt ein Rumverdächtiger, damit verraten wir, glaube ich, nicht zu viel. Der Charakter wird ja so gesondert eingeführt, heuert auch bei Kogoro als Lehrling an, genau wie Bourbon. Wie findet ihr, also bisherige Diskussionen über diesen Charakter hat sich oftmals viel darüber erstreckt, nämlich A, er ist ein ernsthafter Charakter, der in der Hauptstory relevant sein wird, weil Rumverdächtiger. Was dann aber viele Leute stört, ist sein Design. Denn das Design, er ist kein sonderlich hübscher Charakter und er ist auch kein sonderlich ernstzunehmender Charakter, weil er sehr komödienhaft aussieht mit seinen Zähnen und mit seinem Bart und so mit der Augenklappe. Wie stört euch das Design? Ja. Ja, also wenn als Rum an sich, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, schon ein wenig. Man könnte sich allerdings damit abfinden, vielleicht, ich weiß ja nicht, man hat ja immer verschiedene Facetten, hat Bourbon ja auch zum Beispiel, Das müsste man dann sehen. Aber ich fand die Einführung hier an sich schon sehr gelungen, weil es halt mal tatsächlich etwas anderes ist als diesen Standardpool an Charakteren oder an Gesichtszügen, den Gosho sonst immer raushaut. Ich finde, es ist hier sehr abgewandelt. Also mir fehlt jetzt kein Charakter ein, dem der Koch ähnlich sieht. Und auch den Fall an sich finde ich insgesamt sehr schön gemacht doch. Ist mal etwas Einfacheres, aber hat trotzdem, wie Olli schon sagte, diesen komödienhaften Aspekt mit Kogoro. Und also dieser Standardfall quasi mit drei Verdächtigen und drei Kapiteln, der so ein bisschen aufgeweicht wird. Und ich fand es doch auch sehr schön, wird vielleicht nicht nur vier, sondern vielleicht sogar schon fünf Sushi-Rollen geben. Also ich fand es wirklich sehr gut. Und ich finde, der Charakter, ja, kann man sich dran gewöhnen. Also den Charakter finde ich auch ganz nett, weil ich meine, in manchen Situationen ist er halt so ein bisschen spaßig so, jovial, hier irgendwie, ich wandere von Ort zu Ort und bleib nie oft mal da, sondern bin jetzt mal hier. Dann ist er manchmal aber auch Fanboy-mäßig unterwegs, gerade mit Kogoro und so. Und dann kann er aber auch wirklich ernst werden in Situationen, gerade am Ende des zweiten Kapitels und so. Also vom Charakter her finde ich das auch schon ganz nett. Aber diese Zähne und der Bart. Es gibt ja Leute, die hoffen, dass das Fake sind. Also dass einfach so ein Fake-Vorbild ist und den Bart kann man halt sowieso abrasieren ohne und so. Ohne Verkleidung. Oh, super. Ja. Hatten wir dann nicht so oft. Also ich meine, dann wird er schon deutlich ernster aussehen. Also ich meine, was heißt Verkleidung? Ist ja keine Latexmaske oder so. Das ist einfach ein Zahnaufsatz und ein Bart, den man sich wachsen lässt. Interessant, ne, erstens ist ja schon bemerkenswert, wie er seinen Job bekommen hat. Nämlich, sein Vorgänger hatte leider einen Autounfall und ist im Krankenhaus. Huch, ja. Pech. Was für ein Zufall. Zweitens, Heiji wird mal wieder erwähnt, denn was Gosho in letzter Zeit öfter mal macht, nämlich solche kleinen Querverweise auf andere Fälle, denn Kogoro erzählt von dem Zombie-Fall aus Band 88, wo sich Herrn Ohana eifert, hey, der Fall hat doch eigentlich Heiji gelöst. Aber ich habe total geholfen, sagt Kogoro. Ja. Dritte Erwähnung, was ich noch merkenswert finde, es wird mal wieder ziemlich offen angesprochen, dass Kogoros Gesundheitszustand eigentlich ziemlich beschissen ist. Weil Ran sagt ja auch hier Cholesterinspiegel und hier Harnsäure und das darfst du nicht essen und so. Vielleicht einfach nur so für die komödiantischen Details, aber das wurde ja auch schon länger, also quasi eigentlich seit dem Fall damals mit Dr. Araides Vater, wo ja Kogoros Gesundheitszustand mal angesprochen wurde das ja nicht mehr so thematisiert. Vierte kleine Sache, und das ist jetzt so ein bisschen noch außerhalb des Mangas, nämlich, falls ihr den, habt ihr schon mal von Ashita no Joe gehört? Beziehungsweise Joe of Tomorrow? Nein. Nein. Nein, das ist ein Box-Manga von 1969, der als einer der besten Manga aller Zeiten gilt und als einer der einflussreichsten Manga aus dieser Ära. Und Bakita ist eine direkte Hommage an einen Charakter aus dieser Serie, nämlich an den Boxlehrer Danpei Tange, der halt auch so markante Zähne hat, eine Augenklappe und einen markanten Bart. Das Design ist daher eine ziemlich direkte Anspielung und Gosho hat ihn auch schon so in einem Interview, Danpei, bist du das? So irgendwie darauf angespielt. Ob das jetzt, wie die Namen, die aus Gundam entlehnt wurden von anderen Charakteren, noch irgendwie peripher eine Rolle spielt oder ob er einfach nur diesen Manga ehren wollte, weiß man nicht. Aber ja, jedenfalls Kaninori Wakita ist jetzt Kogoros Lehrling. Noch einer. Ja, siehe Bourbon, siehe Hondo Eske, siehe, ja. Na gut, Hondo Eske. Ja, ausgeklammert. Ja, Hondo Eske hat ihm eher Sachen gekostet. Ja, aber ich muss sagen, um zu meiner Bewertung zu kommen, ich habe noch nicht viel dazu gesagt. Ich fand den Fall generell, also ich bin ja mal ein großer Freund, wenn keine Mordfälle passieren so und wenn das sich mal ein bisschen auf andere Verbrechen bezieht, finde ich das immer ziemlich cool. Und deswegen hat mir der Fall dahingehend gefallen, aber was mich auch, Lasse hat es ja schon angesprochen mit dem Charakterdesign, also da kann ich mich auf jeden Fall nicht anfreunden. Und ich hatte auch schon den Verdacht beim Lesen, so, ja, also wenn das wirklich ein Rumverdächtiger sein sollte wenn es rum sein sollte, dann kann ich mich auf jeden Fall nicht mit dem Charakterdesign anfreunden, sofern es so bleibt. Und deswegen hoffe ich, wenn es so ist, dass er rum ist, dass es bei einer Verkleidung bleibt, wo man sagt, okay, der Bart ist vielleicht aufgeklärt. geklebt, vielleicht hat er sich den wachsen lassen, der Zahn muss weg, dann könnte ich mich vielleicht damit anfreunden. Das hat mich halt gestört, aber ansonsten der Charakter von seiner Entwicklung oder so fand ich ihn, beziehungsweise was heißt Entwicklung, aber von seinen Gesten oder seiner Handlung und so, von seinem Denken, fand ich ihn ganz gut eingeführt und einem Rumverdächtigen zumindest würdig. Aber wie gesagt, Charakterdesign hat mich dann schon gestört. 5 von 5 würde ich auf jeden Fall nicht geben, Augenklappen, weil er ist in meinen Augen doch ein bisschen schwächer als der vorherige Fall oder im Vergleich zum vorherigen Fall sogar deutlich schwächer, und deswegen würde ich hier aber nur 4 von 5 geben, weil es halt trotzdem noch ein guter Fall ist, aber halt nicht gut genug für 5 von 5 Augenklappen. Dabei hat er nur ein Auge. Gut, dann machen wir weiter mit dem nächsten Fall bei Frau Wackersaar zu Hause, und den Fall wird uns jetzt Johannes vorstellen. So sieht's aus, und der Fall steigt gleich in einem Hochhausbuilding an, aber nicht mit Frau Wackersaar, so, jetzt komme ich schon Wackita, auch schon mit. Wackersaar, ja. Oh Gott. Neuer Charakter ist aufgetaucht, jetzt komme ich auch schon mit den Namen durcheinander. ja, und so unterhalten sich hier ein Profigolfer und ein Model. Der Profigolfer Diego Wano will nach ins Ausland, nach Amerika. Und seine Freundin, tja, die hat er da ein bisschen außen vor gelassen bei der Planung. Es kommt zu einem Streit. Und diesen Streit bekommt auch zufälligerweise Frau Wackersaar mit, die auf dem Flur gestanden hatte. Und ja, in der nächsten Szene befinden wir uns dann in der Teitan-Grundschule. Und wir sehen einen Conan Edogawa in Aktion. Wie er ein Theater vorspielt und sehr zur Begeisterung der Mitschüler, weil er diese Rolle so super toll spielt, was aber, wie wir in einer kleinen Rückblende erfahren, kein Zufall ist oder besonders große Mühe, die er sich extra dafür gegeben hat, sondern schon als Shinichi diese Rolle gespielt hat und seine Mutter ihn schon vor langer Zeit diese Rolle eingeprägt hat und ihn unter ihre Fittiche genommen hat. Dann kommt es dazu, dass ein Wand, ja, wie sagt man, Wandgemälde, auf dem ein Tiger drauf ist, durch eine Schusseligkeit von Frau Wackersaar dieser beschädigt wird. Und zwar wird dort ein Eimer Farbe drüber gekippt und das ganze Ding ist unbrauchbar. Und Conan bietet an, zusammen mit den Detective Boys zu ihr nach Hause zu gehen, um diesen Tiger neu zu malen. Und damit erklärt sie sich einverstanden und lädt sie dann zu sich ein. Dort begegnen sie auf dem Flur einer Person, einer Frau, die dort bei der Nachbarn an die Tür hämmert. Wir wissen aus den vorherigen Szenen, dass es sich um die Wohnung des Profigolfers handelt. Und ja, sie gehen dann in Frau Wackersaars Wohnung, malen dort den Tiger, und innerhalb kürzester Zeit gelingt ihnen das auch, diesen neu zu malen. Und während sie dann noch eine Kleinigkeit essen, kommt aus dem Nebenzimmer ziemlich laute Geräusche und Musik oder so, ja, und Genta ist direkt ziemlich genervt und geht sich direkt beschweren. Zu seiner Verwunderung ist die Tür geöffnet. Und es kommt, wie es kommen musste. Sie gehen rein und finden zwei leblose Körper am Boden. Allerdings sind nicht beide tot, sondern nur die Freundin, das Model, das sich vorhin mit dem Profigolfer gestritten hat. Und der Profigolfer liegt auch daneben und ist am Leben. Ja, dabei sind sie ziemlich geschockt. Es gibt ein Bild, es gibt einen Schriftzug, der auf der Wange des Profigolfers geschrieben hat. Diese Beweise oder Indizien scheinen Conan aber irgendwie zu beschäftigen. Und die Polizei ist vor Ort, Megure kommt mit Takagi zusammen, und sie versuchen, dieses Verbrechen aufzuklären. Und ja, ob dieser Profigolfer nun der Täter ist oder ob es sich um die ominöse Frau gehandelt hat, die den Detective Boys auf dem Flur begegnet ist, das lest ihr am besten selber. Tja, wie fandet ihr den Fall? Den finde ich so ein bisschen Naja, also mir generell gefallen mir die einverdächtigen Fälle, wo es quasi Columbo-mäßig wird, weniger als die nur anderen drei Kapitelfälle, die mit drei Verdächtigen. Was diesen Fall aber durchaus rettet, ist tatsächlich Rumi, weil sie mir als Charakter weiterhin sehr gut gefällt. Denn ich finde es fast erfrischend, wie offen Gosho damit umgeht, dass dieser Charakter einfach zwielichtig wie sonst nichts ist. Das haben wir ja schon in ihrem ersten Fall gehabt, wo man auch locker, er hätte ja auch einfach einen Schnitt machen können und wir sehen nicht, wie sie die Typen verprügelt, sondern nur das Resultat dann eben, wo sie scheinbar aus Versehen das gemacht hat, sondern nee, sie ist einfach wirklich, sie bedroht die, sie macht die platt und sie ist mehr als die Charaktere wissen, aber wir als Leser wissen mehr. Und auch in diesem Fall finde ich es schön, wie sie einfach wirklich den Mörder auch wirklich einfach bedroht und diesen Mord einfach geschehen lässt, scheinbar, weil sie ja das am Anfang mitbekommen. Und dadurch finde ich den Charakter irgendwie, der hat sehr viel Schönes an sich und sehr was Erfrischendes, wie gesagt. Und auch diese kleine Szene mit der Quittung, wo Con eben so ein bisschen stutzig wird und die dann so heimlich in seine Tasche verschwinden lässt. Was ja für diesen Fall an sich jetzt noch nicht relevant ist. Das wird ja später sicherlich nochmal aufgegriffen. Aber es ist auch so eine kleine Szene, die ich durchaus auch spannend fand. Und wo ich es auch gut fand, dass die dann nicht am Ende nochmal, wie wir es ja typisch von Conan kennen, wo es da am Ende noch eine Szene gibt, wo er irgendwie so auf die Rechnung guckt und irgendwie die Lehrerin, ist sie mehr als sie scheint? Gut, wir hatten jetzt dafür am Ende eine andere Cliffhanger-Szene. Das hat er sich also trotzdem nicht nehmen lassen, wo er dann auch nochmal ein gewisser anderer Koch auftaucht und ein gewisser anderer einäugiger Polizeibeamter, den wir seit 87 nicht mehr gesehen haben. Schön, dass der übrigens mal wieder dabei ist. Richtig, ich vergesse das immer wieder. Am Ende taucht Kuro da mal wieder auf und bemerkt und liest die News über Rumi im Internet, die dann existiert. Und damit ist Kuro da jetzt wieder da. Wie gesagt, seit Band 87 war er abwesend, was irgendwie auch nicht so toll ist, weil er ein Rumverdächtiger ist und irgendwie jetzt so lange gefehlt hat. Aber er ist wieder da. Wakita liest da in seiner Zeitung rum. Du liest die Zeitung rum, ja, ist okay. Tut mir leid. Oh nein. Ja. Übrigens, was ja am Ende passiert, ist, dass Wakita ja sagt hier irgendwie, sie ist ja ein Tollpatsch, aber ziemlich effektiv. Da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil es gab nach dem Erscheinen der japanischen Kapitel eine sehr, sehr große Debatte darum, über wen Wakita denn hier spricht. Weil wir sehen, bei Kuroda sagt er direkt den Namen und liest die News aus seinem Smartphone. Bei Wakita sagt er nicht direkt den Namen. Im Japanischen benutzt er auch keine Personalpronomen, weil die japanische Sprache sowas nicht braucht meistens. Deswegen wissen wir auch nicht mal, über welches Geschlecht er redet. Und wir sehen ja auch nicht, was er in der Zeitung genau liest. Und da gibt es natürlich die Spekulation, dass er sich vielleicht auch eher auf Conan bezieht und seine Augen auf Conan geworfen hat. Aber hier in der deutschen Version muss man sich halt für ein Personalpronomen oder irgendwas entscheiden, damit es halbwegs akzeptabel klingt. Weil Japanisch kann schon mal komisch sein. Und deswegen wurde sie jetzt hier auf Rumi festgelegt. Ich hoffe, das fällt Josef Scharl nicht irgendwann später mal auf die Füße. Denke aber nicht, also. Naja, ist die Frage, ne? Ist halt typ, das wäre doch Gosho 101. Dass er bei Kuroda liest über Rumi. Ja, stimmt. Alle lesen was anderes, ne? Ja, Ja, okay. und dann, wir als Leser denken natürlich, Wakita liest dann dementsprechend auch darüber, aber weil es nicht direkt genannt wird, kann es noch was anderes sein. Ja. Wieso, was wird denn im Japanischen genau gesagt? Also, was sagt er denn da? Sagt er da? Diese Person ist ziemlich schlagfertig. Gut, ja. Das Problem ist halt, dass dieses japanisch typische, diese Person halt komplett geschlechtslos ist. Ja, aber dann hätten Ja. sie doch einfach diese Person nehmen Ja, können. das hätte man natürlich tun können, aber es ist hier nicht geschehen. Du hättest ja auch das Ja. hier einfach weglassen können und sagen, ist zwar ein Tollpatsch, so, ne? Dann weißt du auch, na, hätte man es vielleicht auch lösen können. Ja, aber dann denkt man natürlich im Deutschen, dass vielleicht alles gemeint ist. Also denkt man tatsächlich in diese Richtung, die Lasse gerade hat anklingen lassen und nicht so in dieses, dass wirklich Rumi gemeint ist. Weil darauf soll es ja hinaus, dass alle das glauben. Den Misdirect erfüllt man damit. Ja. Aber wenn es jetzt am Ende doch was anderes ist, hat man sich mit dieser Festlegung Ja, genau. leider ein bisschen Aber es verrannt. funktioniert halt im Deutschen nicht so, wie es im Japanischen funktioniert. Nee. Das haben wir häufiger das Problem. Dasselbe haben wir ja auch gehabt mit, falls wir uns erinnern, der erste Fall mit James Black, wo Akaya sagt hier irgendwie, sie will blutige Tränen weinen, er meint aber Jin. Und das konnten die Übersetzer weiblich? Damals. Moment. Das ja, konnten okay. die Übersetzer damals nicht so genau wissen und so. Und Japanisch ist da eben auch vage, und weil er vorher von seiner Liebschaft spricht und so, dachte, könnte man ja drüber denken, aber da sind die Übersetzer halt auch, naja, sie sind nicht in Goshus Falle getappt so sehr, sondern sie mussten irgendwas wählen, weil Deutsch halt anders funktioniert. Mhm. Ja. Ja. Was ich noch zu diesem Fall positiv anmerken möchte, neben Rumi, ist, dass dieser Kudo-Familien-kleine Flashback an der Seite mir sehr, sehr gut gefallen hat, weil ich finde die beiden Kudo-Eltern super und wie sie quasi hier mit Shinichi interagieren und so, und Yukiko ist mit dem Theaterstück hinterher und Yuseko gibt so ein bisschen Tipps irgendwie mit dem Sprechen und so, und Shinichi hat sich quasi so ein bisschen von Randa reinreiten lassen, auch mit, also Sonoko hat natürlich den Anschluss gegeben, aber Ranz von Bergmann hat den Ausschlag gegeben, und Yuseko, der auch toll, Shinichi spielt die Hauptrolle und so, und weil ich finde die Familie so schön, und ich finde, dadurch, dass sie halt außer Landes ist und klein ist, geht diese Kudo-Familiendynamik so ein bisschen unter, und das in so einem Flashback zu sehen, auf diese Weise dann auch noch mit dem Theaterstück und so, wo dann die verschiedenen eben Yukikos Beruf und Yusakos Beruf noch so reinspielen und Shinichi eigentlich so nur so halb Bock hat, aber Yukiko sagt, ja, das geht so nicht. Das fand ich einfach schön. Ja, ich musste gerade kurz überlegen, was du meinst, aber du meinst das Theaterstück am Anfang, was sie in der Schule aufführen, was ja für den Fall eigentlich vollkommen unerheblich ist, außer dass sie dadurch natürlich bei Rumin nach Hause kommen. Es könnte auch noch relevant werden für am Ende mit Wakita. Ja, okay. Weil Genta benutzt ja einen Begriff für Con hier, du hast ja solche Durchschlagskraft, wo Con dann sagt, ja, du meinst ja eher schlagfertig, was so eine Bezeichnung ist für die Rolle, die Con in diesem Stück spielt, die immer, das ist der schlagfertige EQ. Das ist so, weil das so ein bisschen auch ein berühmtes Theaterstück ist und so. Und das ist so ein Begriff, der mit ihm assoziiert wird und weil Con eben diese Rolle spielt. Und diesen selben Begriff für schlagfertig benutzt Wakita eben am Ende. Auch für die Person, über die er in der Zeitung liest. Was natürlich diese ganze Spekulation mit meint er in Wirklichkeit Con noch so ein bisschen mehr anheizt, ne? Nur ein ganz kleines Trivia, warum Con hier EQ spielt, ist, weil Goshu diese Rolle in der Grundschule auch spielen musste. Wurde auch zu verdonnert und deswegen hat er das hierfür auch nochmal angewendet. Ich wollte auch noch eine kleine Anmerkung machen, und zwar hatte Lasse ja eben gesagt, dass Wakasa den Mord geschehen lässt, aber das fand ich ein bisschen zu gewagt, die Interpretation, weil aus dem Gespräch zwischen den beiden ganz am Anfang, zwischen dem Profigolfer und dem Model, hat sich für mich jetzt noch nicht unbedingt ergeben, dass da jetzt zwangsläufig ein Mord passieren muss. Deswegen, also dann wird das eben dein letztes Abendmahl mit diesem Blick. Ja, den hat sie ja nicht gesehen, den Blick. Ich stand ja hinter der Tür. Ja, gut. Aber mit Rumis Lächeln, sie wusste schon, was passiert. Deswegen lädt sie Conny überhaupt ein, damit er den Mord lösen kann und sie ihn weiter irgendwie beobachten kann. Ja, aber Conny hat sie sich ja eher eingeladen. Vielleicht, weil er auch Informationen hat. Nee, aber danach, sie hat ja erst das mitbekommen, oh, hier wird ein Mord passieren. Dann hat sie absichtlich den Tiger ruiniert, um Con eben einzuladen. Okay, ja. Weil sie sagt ja auch speziell, ich brauche jetzt aber schon Con irgendwie als Referenz für wie groß das sein muss, das Bild. Also um vielleicht noch kurz zu der Bewertung zu kommen. Lasse hatte ja schon angedeutet, dass ihm die Fälle mit einem Verdächtigen nicht sonderlich gut gefallen. Bei mir ist es ja eigentlich genau umgedreht. Ich fand es tatsächlich sehr schön, dass der Täter nahezu feststand, also er stand fest und nur die Frage im Raum stand, wie denn jetzt dieses Foto zustande gekommen ist, oder die zwei Fotos, wobei das eine das relevantere ist, konnte man wieder sehr gut miträtseln, im Gegensatz zu den sonst eher japanisch-lastigen Rätseln, wenn der Täter schon feststeht, war zumindest, glaube ich, in der letzten Zeit immer eher der Fall. Von daher hat mir das hier sehr gefallen. Ich habe auch selber viel überlegt, wie man denn dieses Foto wohl hätte machen können, ob man dann Selbstauslöser macht oder sonst irgendwas, aber so ganz funktioniert das nicht. Von daher hat mir das gut gefallen und ich bin hier dann auch bei 4 von 5 Handys, also hat mir gut gefallen, auch mit, auch was Lasse schon gesagt hat, mit Rumi Wakasa, dass sie halt so zwielichtig ist, das kommt ja natürlich sehr gut zum Vorschein. Hat mir rundum gut gefallen. Auch wenn es ein Detective Boys Fall ist, muss man ja nochmal dazu sagen. Dem würde ich mich anschließen, diese Bewertung. Ja, dann mache ich das auch einfach kurz und schmerzlos, schließe mich den 4 von 5 an, weil der Fall, ja, war wirklich gut, hat mir auch gut gefallen, die kleinen Nebensächlichkeiten da, so wie das Theaterstück in der Schule und so, wie die das alles schön gebastelt haben, fand ich gut und dann auch mit Shinichi von früher und so. Wurde alles gesagt, bitte hört es euch nochmal an. Da haben wir am Ende des Bandes noch ein einzelnes Kapitel, das einen neuen Fall einleitet, der dann im nächsten Band abgeschlossen wird. Und den Fall wird uns jetzt Olli noch kurz vorstellen, oder den Anfang. Das ist ja nicht viel, was hier noch drin ist. Nee, das ist nur ein Fall, um Zeit totzuschlagen. Genau, sozusagen. Tja, es beginnt im Prinzip damit, wir sind in der Detektei Mori und Ran wird von Kasua angerufen, die ihr ein Bild geschickt hat aufs Handy, wo man eine Lichterstraße, sag ich mal so, im vierten Block von Ginza sehen kann. Da ist das halt so, da haben sie die Bäume alle mit irgendwelchen Lichterketten geschmückt und kennt man vielleicht hier von irgendeinem Lichterfest oder so. Ich weiß, es gibt eins im Harz, da sind auch überall Lichter an den Bäumen und so. Und das sieht halt richtig schön aus und das wollen sich Heiji und Kasua angucken. Und deswegen sind sie bereits in Tokio und öffnen bereits die Tür von der Detektei, also sie sind von jetzt auf gleich da. Das war sehr raffiniert von Kasua, hat sie einfach mal von unterwegs angerufen. Ja, und dann sind sie plötzlich da und ja, dann hat Ran aber das Problem, ja, ich muss jetzt erstmal Essen kochen und mein Vater wartet aufs Essen und deswegen sagt Kasua dann, ja, kein Problem, ich helfe dir. Und Conan und Shinichi gehen derweil ins Café Pyro und schlagen da die Zeit tot. Daher kommt der Titel des Kapitels. Ja, deshalb sind die beiden dann halt auch kurz darauf in diesem Café, um sich sozusagen die Zeit zu vertreiben. Sie diskutieren nochmal so ein bisschen über den London-Fall von Shinichi mit dem Liebesgeständnis und Conan hat Heiji diesmal nicht gefragt, warum er hier ist, weil er sich das schon denken konnte. Ist auch so ein lustiger Sidekick hier, den man vielleicht eine Bewertung hätte sagen können, aber ich bewerte ja später. Gut, machen wir weiter. Und zwar ja, geht's bei Heiji darum, er will halt Kasua in dieser Lichterstraße sagen, hey, ich liebe dich, und damit das endlich mal durch ist. Ja, dann kommt aber Amuro und fragt ihn, ob er das wirklich heute machen will, weil ja der Freitag, der 13. heute ist. Also nicht heute, aber in dem Fall da. Und deswegen, das ist ja ein Unglückstag. Und dann erzählt Amuro, was alles am 13. alles passiert ist. Sagt dann aber am Ende, ja, aber das war alles nur an einem 13., nicht an einem Freitag. Und dann kommt aber eine Person, ein Gast im Café, der halt genau sagt, was am Freitag, den 13., alles für schreckliche Sachen in der Geschichte passiert sind. Und alle sind ein bisschen, also Heiji und Conan sind ein bisschen geschockt, weil der Typ plötzlich einmal da war und gar nicht, die haben gar nicht mitbekommen, wie er plötzlich da saß, und auch Amuro kennt den nicht, der ist das erste Mal im Café. Ja, dann kommt ein weiterer Gast ins Café, der den Schauspielclub oder Theaterclub, den Theaterclub seiner Universität besucht. Die Freunde, die da alle drin sind, wollen sich im Café heute treffen, haben sich da alle verabredet. Er ist halt der Erste und verschwindet dann gleich aufs Klo, weil er Magenprobleme hat. Dann kommen zwei weitere, ein männlicher und ein weiblicher Besucher. Und der weibliche Besucher ist die Freundin von dem, der vorhin aufs Klo verschwunden ist. Und ja, die beiden haben irgendein Geheimnis untereinander, weil sie so ein bisschen tuscheln. Und ja, dann fehlt noch der Letzte im Bunde. Das ist auch ein Jugendfreund und der hat ein Geburtstagsvideo für die Yui gemacht, also die weibliche im Bunde, die hat heute Geburtstag und das Video wollen sie sich alle im Café ansehen. Und deswegen haben sie da auch einen Laptop mitgebracht, wollen den gerade anschließen. Dann kommt es zum Stromausfall und dann schreit einer der vier Leute plötzlich und Blut spritzt auf Heijis Wange und Connens Brillenglas und ja, alles sind sehr aufgeregt, dann wird das Licht wieder angemacht und man sieht halt, wie diese eine männliche Person, die das Video zeigen wollte, ja, am Boden liegt, blutend, und neben ihm liegt quasi ein Messer. Damit endet der Fall und wir wissen nichts und wir sind sehr gespannt, was uns im nächsten Band erwartet. Zur Überleitung könnte man noch das Detektivlexikon lesen, wenn Philipp das nach dem Fall machen möchte. Ja, natürlich. Du darfst gerne direkt mit dem Detektivlexikon weitermachen. Ja, wunderbar. Dann mache ich das auch gleich, weil, wie gesagt, ich finde den einen Kapitel, da kann man noch nicht viel zu sagen. Ich würde das auf den nächsten Cast dann verschieben. So. Ja, das Detektivlexikon ist dieses Mal ein Shinichiro Hanaoka. Ich glaube, er spielt so ein bisschen auf den Wakita, auf den Koch an, weil im Prinzip über ihn nur gesagt wird, dass er alle seine Fälle quasi mit seiner Nase löst, weil er einen super Geruchssinn hat, der weit über dem von normalen Menschen steht. Und immer wenn man nicht weiterkommt, dann schnüffelt er ein bisschen am Tatort rum und kann dann sofort irgendwelche Gerüche unterscheiden, so. Und das konnte der Wakita ja auch in seinem Restaurant da, als er dann von seinem Sushi oder so erzählt hat. Naja, aber von daher ist das ein sehr interessanter Charakter quasi. Kann man, wenn man möchte, sich da gerne noch ein bisschen mehr zu recherchieren. Oder Aoyamas Lesetipp da unten gerne befolgen und mal schauen, wo man denn diesen Schnüffler-Roman bekommt. Das klingt so falsch, der Schnüffler. Ja. Okay. Ja. Ich glaube, darauf hat er auch angespielt. Auf der nächsten Seite haben wir dann noch, oder auf den nächsten beiden Seiten haben wir dann noch eine Chronik der Familie Akai, streng geheim. Boah, noch hier mehr. Ein kleines Extra sozusagen, noch mehr. Ja, so, noch mehr, sonst war immer Schluss in den Bänden. Ja genau, deswegen war ich auch sehr erstaunt diesmal. Also wir haben eine Chronik der Familie Akai, beziehungsweise einfach aufgelistet, tabellarisch, die Ereignisse, die Shuichi betreffen, die Shukichi betreffen und die Mary Masumi betreffen und dann noch eventuell weitere Gegebenheiten, die parallel dazu abliefen. Und dann geht die Chronik vor 18 Jahren los, geht dann weiter runter bis heutzutage sozusagen Tag 0 und was danach noch so passiert. Und da wird aufgeschlüsselt, was die verschiedenen Charaktere der Familie Akai, beziehungsweise die drei Geschwister eigentlich, plus die Mutter ein bisschen dabei, so alles erlebt haben in der Zeit, dass man da mal ein bisschen einen Überblick bekommt. Finde ich an sich nicht verkehrt, bietet natürlich nicht viel Neues, eher kaum gar nichts Neues. Ich weiß nicht, ob ich ein bisschen was einfach vergessen habe oder ein bisschen was Neues. Ja. Na, es ist per Definition ja einfach ein Recap von allem, was wir bisher wissen, ne? Genau, ich finde es aber ein bisschen überschneidend immer, also dass die Bilder plötzlich beim anderen Charakter drin sind und dann wird er über einen anderen Charakter geschrieben. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend, aber an sich finde ich trotzdem eine gute Chronik, die nochmal alles gut zusammenfasst. Also kann man sich durchaus mal gut durchlesen, wenn man den Band hat. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde sowas immer super cool, weil ich vergesse einfach immer viele Sachen und mal so schön chronologisch so aufgeschlüsselt zu sehen, wann ist da wirklich was passiert, so, das finde ich eigentlich ziemlich cool und das nochmal dann so tabellarisch quasi aufgeführt zu haben, weiß nicht, hilft mir dann auch nochmal ein bisschen so fürs Verständnis, weil manche Sachen, ich meine, Konnen geht jetzt schon eine Weile, finde ich dann auf jeden Fall cool, wenn das irgendwie wieder hervorgebracht wird und man da die Zeitabläufe ein bisschen besser einordnen kann, finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, finde ich auch. Also finde ich sehr gut quasi, dass man hier auch die ganzen Informationen, die sich über viele Manga verteilen, auf einen Blick hat. Und ja, dass das hier quasi nochmal als Extra mit bei ist. Wir haben ja in unseren deutschen Bänden leider kaum Extras. Ich weiß ja nicht, wie viel von Japan mit hier rüberkommt. Von daher finde ich das recht gut, dass wir das haben. Die Japaner haben sowas auch sehr selten, aber... Ach. Wie gesagt, also jetzt für Band 92. In Band 91 gab es eine Heiji Kazuha Timeline, die ist nicht mit rübergekommen und sonst gibt es eigentlich nichts. Okay. Ja, in Japan gab es, glaube ich, noch Band 92 zusammen mit Episode 1 zu kaufen. Das gibt es für uns natürlich logischerweise nicht. Auch wenn Episode 1 bald kommt im Vielleicht März. Vielleicht dann mit einem anderen Manga. März. Ja. Dann haben wir hinten noch die Werbung, einmal zu Kaido Kid Treasured Edition, Girls und Panzer, Danganronpa, The Animation, UQ Holder und das Stoppschild ist auch mal wieder mit dabei. Bei der Kaido Kid Werbung nach wie vor der Kaito Koruba Fehler, der wird nicht besser. Ich glaube, das beheben die auch nicht und mehr. Ich find's auch lustig, wie das quasi noch das alte Design ist, zum Beispiel bei den anderen Werbungen haben wir oben rechts ja immer Mystery und Action in dem neuen Design sozusagen und unten drunter steht auch Egmont-Manga.de. Bei der Kaito-Kid-Werbung ist immer noch Manga.net unten drunter und noch das alte Mystery-Zeichen oben rechts. Also das scheinen sie nicht zu aktualisieren, die Werbung. Einfach einmal gemacht, die Werbung, fertig. Kosten gespart. Stimmt, naja. Das kann man jetzt sogar vergleichen. Bei Danganronpa ist es ja ein anderes. Genau, und da steht auch der andere Link unten drunter. Also es ist, ja, naja, immerhin das neue Egmont-Logo. Das ist passend. Also das kann man auch mal sagen, wie es ist. Das ist einfach peinlich. Ja, es ist gerade Werbung, aber es trotzdem kann man das eigentlich anpassen. Ne? Das ist ja nicht zeitaufwendig. Vor allem der Kaito Koruba-Fehler, den hätte man tatsächlich mal verbessern können. Kann man immer noch, falls es jemand hört. Ja, und da sind wir auch schon durch mit dem Band. Ich möchte gerne noch ein abschließendes Fazit von euch hören. Wie findet ihr denn den Band? Empfehlt ihr den vielleicht auch unseren Zuhörern, falls sie ihn nicht eh schon gekauft haben? Ja, würde ich auf jeden Fall sagen, kauft euch Band 92, weil er wirklich gute Fälle enthält, die auch die auch besser sind als der normale Durchschnitt sozusagen. Und wir halt hier auch gleich, oh Gott, mindestens einen neuen Charakter haben, der hier auftritt. Und ja, wir haben halt auch den lang ersehnten Rückblick mit der Familie Akai am Strand, wo auch sehr viele Leute auftreten. Für manche zu viel, aber für mich war es gut. Und deswegen, ja, war ich sehr froh, dass ich den Band auch selbst gekauft habe und empfehle euch da auch gerne, dass ihr euch Band 92 kauft. Und ich denke, für die Story ist er auch auf jeden Fall relevant. Ja, die Fälle gehen in Ordnung. Im Prinzip jeder Fall, außer halt das erste Kapitel noch, was den Fall aus Band 91 abschließt, hat jeder Fall eben besondere Charaktere, die das Ganze ein bisschen Würze verleihen noch dazu, auch wenn es natürlich wie immer der Standardaufbau ist. Aber ich denke, Band 92 sollte man auf keinen Fall verpassen. Ja, würde ich mich auch anschließen. Denke, das ist auf jeden Fall für die Main Story relevant. Also man wird nicht drumherum kommen. Und die Fallauswahl ist eigentlich auch überzeugend. So, also 4,5 Wellen würde ich schon geben. Also auf jeden Fall ganz klare Kaufempfehlung. Auch für jeden, der wissen will, wie es weitergeht. Ja. Würde ich auch so sehen, also den Band sollte man auf jeden Fall gelesen haben, nicht nur wegen des Strand-Flashbacks, sondern auch wegen der anderen Fälle, die können sich durchaus sehen lassen. Ich meine, ein neuer Charakter wird eingeführt, eigentlich nicht nur einer, sondern eigentlich zwei, naja, drei, eigentlich wenn man das am Ende noch mitzählt. Ja, also find ich sehr gelungen, ist eine bunte Mischung wieder mit dabei, wird nicht langweilig beim Lesen, also es geht immer in die eine Richtung, dann in die andere Richtung, auch wenn es im Grunde genommen wieder nur Standardfälle sind mit drei Kapiteln, war es ja an sich. Ja, was heißt in letzter Zeit, das ist seit 20 Jahren so. Aber ich finde es in letzter Zeit sehr übertrieben mit den drei Kapitelfällen, also es war doch früher nicht so, dass immer drei Kapitel waren, da gab es mal vier dazwischen oder sechs. Nee. Also es gab im gesamten Manga nur drei Fälle, die sechs Kapitel lang waren, ja? Oder kommt mir das jetzt nur so vor? Okay. Nee, Moment, es gab fünf Fälle mit sechs Kapiteln und drei Fälle mit sieben. Es gab doch sehr viele Heiji-Fälle, die auch länger waren, die hatten dann fünf Kapitel und so weiter und so fort. Ja, fünf Kapitel, aber wie gesagt, die passieren relativ selten. Das ist ja, okay, so dann also nehme ich das zurück. Es ist ja Standard, weil es halt immer so war und immer so ist, ne? Deswegen ist es ja per Definition der Standard. Ja gut, es darf mich trotzdem aufregen. Nee, Moment mal, warum darfst du dich darüber aufregen? Jetzt? Wieso nicht? Hättest du das mal vor 20 Jahren gemacht, ja. Ich hätte gerne mal einen Vier-Kapitel-Fall wieder. Darüber kannst du dich 2015 aufregen, wo es ja nichts anderes gab, aber heutzutage haben wir eine bessere Mischung. Das kommt dir jetzt vielleicht viel so vor, weil die Veröffentlichungsdaten so auseinanderliegen. Da kommt es mir vielleicht tatsächlich so vor. Also vor allem auch im Heiji-Sonderband hatten wir auch sehr viele schöne, längere Fälle. Ja, aber die Mischung ist tatsächlich sehr bunt hier mit den verschiedenen Charakteren, die auftreten. Hat mir doch alles gut gefallen. Also ich kann den Band auf jeden Fall nur empfehlen. Drei Kapitelfälle hin oder her. Ja, sollte jeder, denke ich, gelesen haben. Gut, an dieser Stelle noch ein herzliches Dankeschön an Egmont Manga bzw. Steffen Hautog für die Bereitstellung eines Manga-Exemplars. Ist immer sehr schön. Vielen Dank dafür. Und dann sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Ich hoffe, ihr hattet viele neue Eindrücke, habt herausfinden können, was in diesem Band alles geschieht, falls ihr den nicht eh schon gekauft habt und ansonsten eventuell eine Leseempfehlung bekommen. Ich verweise auf unsere Kontaktmöglichkeiten. Ihr könnt gerne auch im Wiki nachlesen, auch über diesen Manga-Band, conanwiki.org. Im Forum könnt ihr nachschlagen oder diskutieren mit uns auch über diesen Band. Conninforum.org, conninnews.org ist unsere Newsseite. Twitter.com/conninnews, Facebook.com/conninnews, Instagram.com/conninnews, YouTube.com/conninnews und bei iTunes sind wir als Conincast zu finden. Da könnt ihr uns gratis abonnieren. Genau, ich wünsche euch noch einen schönen Jahresbeginn. Ja, ich hoffe auch, dass euch das neue Intro und Outro gefällt, das uns in diesem Jahr begleiten wird. Vielen herzlichen Dank da auch an unseren Moderator im Forum Zero, der das wieder für uns extra komponiert hat. Lieben Dank und lieben Gruß an ihn. Ja, könnt uns gerne Kommentare auch dazu in den Kommentarbereich schreiben. Ja. Viel Spaß mit Band 92. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut, wir hören uns im nächsten Cast. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt uns auch in diesem Jahr treu.